Kapitel 17. Kunst, Wissenschaft, ihr scheint einen ziemlich hohen Preis für euer Glück bezahlt zu haben, sagte der Wilde, als sie allein waren. Gab es sonst noch was? Nun, die Religion, natürlich, erwiderte der Controller. Es hat einmal einen sogenannten Gott gegeben, vor dem Neunjährigen Krieg. Aber ich vergaß. Über Gott wissen Sie vermutlich bestens Bescheid. Nun, der Wilde zögerte. Er hätte gern von dem Alleinsein gesprochen, der Nacht, von dem fahl unter dem Mond sich hinbreitenden Tafelberg, von dem Abgrund, dem Sturz in die dunklen Schatten, vom Tod. Er hätte gern darüber gesprochen, aber es gab dafür keine Worte, nicht einmal bei Shakespeare. Der Controller hatte unterdessen den Raum durchquert und öffnete nun einen großen, zwischen den Regalen in die Wand eingelassenen Tresor. Die schwere Tür schwang auf. In den Tiefen kramend sagte er, »Das Thema hat mich immer sehr interessiert.« Er holte ein dickes, schwarzes Buch hervor. »Das haben Sie vermutlich nie gelesen.« Der Wilde nahm die Bibel entgegen. »Die Heilige Schrift, Altes und Neues Testament«, las er auf der Titelseite. »Oder dies.« Es war ein kleines Buch, dem der Umschlag fehlte. »Nachfolge Christi«, oder das? Er reichte einen weiteren Band heraus. »Die Vielfalt religiöser Erfahrung von William James.« »Und ich habe noch etliche andere«, erklärte Mustafa Mond und nahm wieder Platz. »Eine ganze Sammlung alter pornografischer Schriften. Gott im Tresor und Ford im Regal.« Er deutete lachend auf seine offizielle Bibliothek, die Bücherregale, die Fächer voller Lesemaschinenspulen und Soundtrackrollen. »Wenn Sie von Gott wissen, warum sagen Sie es Ihnen nicht?« empörte sich der Wilde. »Warum lassen Sie sie diese Bücher über Gott nicht lesen?« »Aus demselben Grund, aus dem wir Ihnen Othello vorenthalten. Es sind alte Bücher. Sie behandeln den Gott von vor Hunderten von Jahren, nicht unseren heutigen Gott.« »Aber Gott ist unwandelbar.« »Der Mensch leider nicht.« »Was spielt das für eine Rolle?« »Eine ganz entscheidende«, sagte Mustafa Mond. Er stand erneut auf und trat an den Tresor. »Es gab einmal einen Mann namens Kardinal Newman«, begann er. »Ein Kardinal«, schob er zur Erläuterung ein, »war eine Art Erzkollektivsänger.« »Ich, Pandulf, Kardinal des schönen Mailand, ich habe bei Shakespeare davon gelesen.« »Aber ja, Verzeihung.« »Nun, es gab, wie gesagt, einen gewissen Kardinal Newman. Und das hier ist sein Werk.« Er holte es hervor. »Ach, nehmen Sie doch auch dieses, wenn wir schon dabei sind.« Geschrieben von einem Mann mit dem Namen Maine de Biron. Der war Philosoph, wenn Sie wissen, was damit gemeint war. »Einer, dessen Schulweisheit sich weniger Ding träumt, als es im Himmel und auf Erden gibt«, antwortete der Wilde prompt. »Ganz recht. Gleich will ich Ihnen mal von einem Ding vorlesen, das die Schulweisheit Maine de Birons sich sehr wohl träumte. Aber hören Sie erst einmal, was der alte Erzkollektivsänger sagte.« Er schlug das Buch an einer Stelle auf, in die ein Zettel eingelegt worden war, und las. »Wir gehören uns selbst so wenig, wie unser Besitz uns gehört. Wir haben uns nicht erschaffen, wir können nicht über uns stehen. Wir sind nicht unsere eigenen Herren, wir gehören Gott. Liegt nicht in dieser Betrachtungsweise unser Glück? Wäre es denn ein Glück, ein Trost, uns als unser Eigen zu betrachten? Die Jungen und Erfolgreichen mögen es meinen, sie mögen es für etwas Großes halten, vermeintlich in allem ihren Willen zu haben, auf niemanden zählen zu müssen, an nichts denken zu müssen, was außerhalb ihres Blickfelds liegt, ohne die Last des dauernden Bekenntnisses, des dauernden Gebets, der dauernden Rücksicht in ihrem Tun auf den Willen der anderen. doch mit der Zeit stellen sie, wie jedermann, fest, dass Unabhängigkeit nicht für sie geschaffen ist, dass sie ein unnatürlicher Zustand ist, zeitweilig angehen mag, uns aber nicht sicher bis zum Ende führt. Mustafa Mond machte eine Pause, legte das erste Buch nieder, nahm das andere zur Hand, blätterte. »Oder nehmen Sie das hier«, sagte er, und wieder ertönte seine tiefe Stimme. »Man wird alt. Man spürt in sich jene grundlegende Schwäche, Lustlosigkeit und Mühsal, die das fortschreitende Alter begleiten. Und indem man sie spürt, wähnt man sich lediglich krank, wiegt sich in der Gewissheit, dass dieser beunruhigende Zustand einer bestimmten Ursache geschuldet sei, von der man, wie von einer Unpässlichkeit, zu genesen hofft. Eitle Hoffnung. Diese Krankheit heißt Alter, und sie ist ein schlimmes Gebrechen. Man sagt, dass die Angst vor dem Tod und dem, was danach kommt, die Menschen mit vermehrten Jahren dem Glauben zuführt. Doch meine eigene Erfahrung lehrt mich, dass sich mit zunehmendem Alter der Glaube ganz unabhängig von solchen Schrecknissen oder Bangigkeiten einstellt. Sich einstellt, weil unser Verstand, je mehr die Leidenschaften erkalten, je unaufgeregter Fantasie und Empfindungen, desto weniger in seinem Wirken gestört, weniger vernebelt wird von Bildern, Begierden und Zerstreuungen, die ihn einst so sehr eingenommen haben, woraufhin Gott wie aus Wolken hervortritt. Unsere Seele spürt es, sieht es und wendet sich der Quelle allen Lichts zu, wendet sich ihr ganz natürlich und unausweichlich zu, denn jetzt, da alles, was der Welt, der Sinne Lebensfülle und Reiz verlieh, uns entgleitet, jetzt, da unser Erleben der Phänomene nicht mehr von inneren oder äußeren Eindrücken gespeist wird, empfinden wir das Bedürfnis, uns auf etwas zu stützen, das währt, etwas, das uns nie im Stich lassen wird. Eine wirkliche, eine absolute und ewig währende Wahrheit. Ja, wir wenden uns unausweichlich Gott zu, denn der Glaube ist seiner Natur nach so rein, der Seele, die ihn erfährt, so förderlich, dass es uns für alle übrigen Einbußen entschädigt. Mustafa Mond klappte das Buch zu und lehnte sich in seinen Sessel zurück. Eines der unzähligen Dinge im Himmel und auf Erden, deren sich die Schulweisheit nicht träumte, war dies. Er wedelte mit der Hand. Wir, die moderne Welt. Von Gott kann man nur unabhängig sein, solange einem Jugend und Prosperität sicher sind, heißt es. Unabhängigkeit führe uns nicht sicher bis zum Ende. Nun, heute sind uns Jugendlichkeit und Prosperität bis ganz ans Ende sicher. Was folgt daraus? Offenbar kommen wir ohne Gott aus. Der Glaube entschädige uns für alle übrigen Einbußen. Aber es gibt bei uns keine Einbußen, für die man entschädigen müsste. Der Glaube ist überflüssig geworden. Weshalb sollten wir einen Ersatz für jugendliche Begierden suchen, wenn jugendliche Begierden nicht vergehen? Einen Ersatz für Zerstreuungen, wenn wir die ganzen Albernheiten bis an unser Ende genießen können? Was brauchen wir Ruhe, wenn Kopf und Körper weiter nach Aktivität verlangen? Trost, wenn es doch Soma gibt. Ewig währendes, wenn es doch die soziale Ordnung gibt. Dann glauben Sie nicht, dass es einen Gott gibt? Im Gegenteil. Ich halte es für durchaus wahrscheinlich. Aber wieso wollen Sie dann... Mustafa Mond unterbrach ihn. Doch zeigt er sich unterschiedlichen Menschen in unterschiedlicher Gestalt. In vormodernen Zeiten zeigte er sich als das Wesen, das in diesen Büchern beschrieben wird. Heute? In welcher Gestalt zeigt er sich heute? Fragte der Wilde begierig. Heute zeigt er sich als Abwesenheit. So, als wäre er gar nicht da. Daran sind Sie schuld. Sagen wir, daran ist die Zivilisation schuld. Gott verträgt sich nicht mit den Maschinen, der modernen Medizin und mit universellem Glück. Man muss sich entscheiden. Unsere Zivilisation hat sich für Maschinen, Medizin und Glück entschieden. Deshalb muss ich diese Bücher im Tresor aufbewahren. Sie sind anstößig. Die Menschen wären schockiert, wenn...« Der Wilde schnitt ihm das Wort ab. »Aber ist es nicht ganz natürlich, an die Existenz eines Gottes zu glauben?« »Ebenso gut könnten Sie fragen, ob es nicht ganz natürlich sei, Hosen mit Reißverschlüssen zu schließen«, bemerkte der Controller sarkastisch. »Sie erinnern mich an einen der anderen alten Knaben, an Bradley. Der definiert Philosophie als Suche nach den falschen Gründen für das, was man instinktiv glaubt. Als glaubte man überhaupt irgendetwas instinktiv. Man glaubt etwas, weil man dazu konditioniert wurde, es zu glauben. Die falschen Gründe für das zu suchen, was man aus anderen falschen Gründen glaubt, das ist Philosophie. Die Menschen glauben an Gott, weil sie dazu konditioniert wurden, an Gott zu glauben.« »Trotzdem«, widersprach der Wilde hartnäckig, »es ist ganz natürlich, an Gott zu glauben, wenn man allein ist, ganz allein, nachts und an den Tod denkt.« »Nur sind die Menschen heutzutage nie allein«, gab Mustafa Mohn zu bedenken. »Wir bringen sie dazu, das Alleinsein zu hassen, und wir organisieren ihre Leben so, dass ihnen das Alleinsein fast unmöglich ist.« Der Wilde nickte betrübt. In Malpais hatte er gelitten, weil er vom Gemeinschaftsleben des Dorfs ausgeschlossen war. Im zivilisierten London litt er, weil er solchen Aktivitäten nicht entkommen, nie einen stillen Moment für sich haben konnte. »Erinnern Sie sich an diese Passage in König Lear?« fragte der Wilde schließlich. »Die Götter sind gerecht. Aus unseren Lüsten erschaffen sie das Werkzeug, uns zu geißeln. Der dunkle, sündge Ort, wo er dich zeugte, bracht ihn um seine Augen.« Worauf Edmund, Sie erinnern sich, er ist verwundet, er liegt im Sterben, antwortet: »Wahr, o wahr! Ganz schlug das Rad den Kreis, ich unterliege.« »Was ist denn damit? Steckt dahinter nicht ein Gott, der die Dinge richtet, der bestraft und belohnt?« »Was meinen Sie?« lautete die Gegenfrage des Controllers. »Mit einem Free Martin können Sie dem Laster frönen, ohne Gefahr zu laufen, die Augen vom Sohn Ihrer Mätresse ausgestochen zu bekommen.« »Ganz schlug das Rad den Kreis, ich unterliege.« »Nun, wo wäre Edmund heute?« »Säße in einem pneumatischen Sessel, den Arm um die Taille eines Mädchens, mampfte sein Sexhormon Kaugummi und verfolgte einen Fühlfilm. Die Götter sind gerecht, zweifellos. Aber ihr Gesetzeskodex wird letzten Endes von jenen Menschen diktiert, die die Gesellschaft ordnen. Stichwortgeber des Schicksals sind Menschen.« »Sind Sie sich sicher?« meinte der Wilde. »Sind Sie sich wirklich so sicher, dass Ihr Edmund in dem pneumatischen Sessel nicht ebenso schwer gestraft wäre wie der Edmund, der am Boden verblutet? Die Götter sind gerecht. Haben Sie seine Laster nicht zum Mittel seiner Herabsetzung gemacht?« »Von welcher Position aber herabgesetzt?« »Als glücklicher, fleißig arbeitender, güterkonsumierender Zeitgenosse wäre er ohne Fehl und Tadel. Wenn man natürlich andere Maßstäbe anlegt als die unseren, dann könnte man vielleicht von einer Herabsetzung sprechen. Aber Sie müssen dann schon bei einem Satz Postulate bleiben. Man kann E-Magnetogolf nicht nach den Regeln von Zentrifugen-Ballihu spielen.« »Doch nicht des Einzelnen Willkür gibt den Wert. Er hat Gehalt und Würdigkeit sowohl in eigentümlich innerer Kostbarkeit als in dem Schätzer.« Aber, tadelte Mustafa Mond, »das geht jetzt ein bisschen zu weit, finden Sie nicht?« »Wenn ihr euch erlauben würdet, an Gott zu denken, müsstet ihr keine Herabsetzung durch Laster erfahren. Ihr hättet einen Grund, gelassen zu dulden, mutig zu handeln. Ich habe es bei den Indianern gesehen.« »Das glaube ich Ihnen gern«, sagte Mustafa Mond. »Nur sind wir eben keine Indianer. Es besteht für einen zivilisierten Mann keine Veranlassung, echte Unannehmlichkeiten zu erdulden. Und was das Handeln angeht, Fort bewahre, dass er sich derlei überhaupt in den Kopf setzen sollte. Es würde die gesamte soziale Ordnung durcheinanderbringen, wenn die Menschen eigenständig handeln wollten. Und wie steht es mit Entsagung? Wenn ihr einen Gott hättet, gäbe es Grund zur Entsagung.« Aber eine Industriezivilisation ist nur möglich, wenn es keine Entsagung gibt. Genusssucht bis an die Grenzen der Hygiene und Wirtschaftskraft. Sonst steht das Räderwerk still. »Ihr hättet Grund zur Keuschheit«, sagte der Wilde und errötete leicht bei dem Wort. Doch Keuschheit bedeutet Leidenschaft. Keuschheit bedeutet Neurasthenie. Und Leidenschaft und Neurasthenie bedeuten Instabilität. Und Instabilität bedeutet das Ende der Zivilisation. Man erreicht ohne all diese Laster keine Zivilisation von Bestand. Aber Gott ist der Grund für alles, was edel und fein und heldenhaft ist. Wenn ihr einen Gott hättet... Mein lieber junger Freund, sprach Mustafa Mond, die Zivilisation hat keine Verwendung für Edelmut und Heldentum. Dergleichen sind Symptome politischer Ineffizienz. In einer gut organisierten Gesellschaft wie der unsrigen bleibt niemandem Gelegenheit zu Edelmut oder Heroismus. Erst wenn durchweg instabile Verhältnisse herrschen, bietet sich eine solche Gelegenheit. Wo Krieg herrscht, wo es geteilte Loyalitäten gibt, wo es gilt, Versuchungen zu widerstehen, um eine Liebe zu kämpfen oder sie zu verteidigen, da ergeben Edelmut und Heroismus Sinn, das liegt auf der Hand. Doch gibt es heute keine Kriege mehr. Es wird alles getan, die Menschen daran zu hindern, eine einzige Person zu sehr zu lieben. Es gibt keine geteilten Loyalitäten. Man wird so konditioniert, dass man gar nicht anders kann, als zu tun, was man tun soll. Und was man tun soll, ist im Ganzen so angenehm, spricht so viele der natürlichen Impulse an, dass es wirklich keinerlei Versuchung gibt, der man widerstehen müsste. Und sollte einem durch unglückliche Umstände doch einmal Unerfreuliches widerfahren, nun, dann gibt es immer noch unser Soma, das einem einen Urlaub von der Realität gewährt. Es gibt immer Soma, das einem den Ärger nimmt, mit Feinden versöhnt, geduldig und langmütig macht. Früher war das nur durch größte Anstrengungen und nach Jahren harten moralischen Drills zu bewerkstelligen. Heute schluckt man 2 bis 3 Halbgramm-Tabletten und fertig. Heute kann jeder tugendhaft sein, weil er mindestens die halbe Moral in einer Flasche mit sich herumtragen kann. Soma, das ist Christentum ohne Tränen. Aber man braucht die Tränen. Erinnern Sie sich doch nur an die Worte Othellos. Wenn jedem Sturm so heitere Stille folgt, dann blast Orkane, bis den Tod ihr weckt. Es gibt eine Geschichte, die einer der Alten im Dorf uns oft erzählte, von der Maid von Matsaki. Alle jungen Männer, die sie zur Frau wollten, mussten einen Morgen lang auf ihrem Maisfeld hacken. Das klingt einfach, aber es gab Fliegen und Mücken, und zwar Verzauberte. Die meisten Freier hielten die Stiche auf Dauer nicht aus. Der aber, der standhielt, der gewann die Maid. Wie hübsch. In zivilisierten Ländern allerdings, sagte der Controller, kann man Mädchen ohne Feldarbeit haben. Und es gibt weder Fliegen noch Mücken, die stechen. Die haben wir vor Jahrhunderten abgeschafft. Der Wilde nickte mit finsterer Miene. Abgeschafft? Ja, das sieht euch ähnlich. Alles abschaffen, was unangenehm ist, statt zu lernen, es zu erdulden. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Ihr aber tut weder das eine noch das andere. Erduldet weder noch leistet ihr Widerstand. Ihr schafft bloß Pfeil und Schleudern ab. Das ist zu einfach. Er verstummte. Er dachte an seine Mutter. In ihrem Zimmer im 37. Stock hatte Linda sich auf einem Meer singender Lichter und parfümierter Liebkosungen treiben lassen. Forttreiben aus Raum und Zeit, aus dem Gefängnis ihrer Erinnerungen, ihrer Gewohnheiten, ihres gealterten, unförmigen Körpers. Und Tomakin, Ex-DCK, der immer noch auf Urlaub war, Urlaub von Demütigung und Schmerz, in einer Welt, wo er die bösen Bemerkungen, das Hohnlachen nicht hörte, das ekelhafte Gesicht nicht sah, die welken, verschwitzten Arme um seinen Hals nicht spürte, in einer schönen Welt. »Was ihr braucht«, fuhr der Wilde schließlich fort, »ist zur Abwechslung etwas mit Tränen. Hier kostet einfach nichts genug.« 12,5 Millionen Dollar, hatte Henry Foster sich empört, als der Wilde zu ihm dasselbe gesagt hatte. Volle 12,5 Millionen Dollar hat das neue Konditionierungscenter gekostet. »Und gibt sein sterblich und verletzbar Teil dem Glück, dem Tode, dem Gefahrenpreis für eine Nussschal. Ist da nicht etwas dran?« fragte der Wilde und blickte zu Mustafa Mond hoch. »Ganz abgesehen von Gott, obwohl natürlich Gott ein Beweggrund wäre. Gefährlich leben, ist da nicht etwas dran?« »Eine ganze Menge«, stimmte der Controller zu. »In der Tat brauchen Männer und Frauen dann und wann einen Adrenalinschub.« »Bitte?« meinte der Wilde verständnislos. »Eine der Voraussetzungen vollkommener Gesundheit. Deshalb haben wir die HLS-Behandlung zur Pflicht erhoben.« »HLS?« »Heißleidenschaftssubstitution. Einmal im Monat. Wir fluten den Kreislauf mit Adrenalin, dem physiologischen Äquivalent von Angst und Aggression. Die tonische Wirkung kommt dem Mord an Desdemona bzw. der Ermordung durch Othello gleich, ohne die Unannehmlichkeiten.« »Aber ich mag die Unannehmlichkeiten.« »Wir nicht«, entgegnete der Controller. »Wir richten die Dinge lieber komfortabel ein.« »Ich will aber keinen Komfort. Ich will Gott, ich will Dichtung, ich will reale Gefahren, ich will Freiheit, ich will Güte, ich will Sünde.« »Kurzum«, bemerkte Mustafa Mond, »Sie fordern das Recht, unglücklich zu sein.« »Also gut«, bejahte der Wilde trotzig, »dann fordere ich eben das Recht, unglücklich zu sein.« Ganz zu schweigen von dem Recht zu altern, hässlich und impotent zu werden, dem Recht auf Syphilis und Krebs, dem Recht, zu wenig zu essen zu haben, dem Recht, verlaust zu sein, dem Recht, in ständiger Angst vor dem zu leben, was morgen wird, dem Recht auf Typhus, dem Recht, unaussprechliche Schmerzen aller Art zu erleiden. Es herrschte lange Schweigen. »Ja, ich fordere diese Rechte, alle«, sagte der Wilde schließlich. Mustafa Mond zuckte mit den Schultern. »Wie Sie wollen«, sagte er.